Helene und Ruth Fuchs. Wien 23, Paul-Katzberger Gasse 9. Früher Paul-Katzberger Gasse 18. Wohnung von Familie Fuchs. Helene Fuchs, geborene Grüner, wurde am 5.6.1897 in Wien geboren, war aber polnische Staatsbürgerin. Sie wohnte seit 1930 in Rodaun. Vom Beruf war sie Heimarbeiterin, Häkeln und Trachtenstricken und Hausfrau. Sie heiratete in der unteren Viaduktgasse 13 Aaron Fuchs, geboren am 7.1.1891. Aaron Fuchs war Kaufmann. Die Ehe hatte nicht Bestand und wurde geschieden. Aaron Fuchs emigrierte nach Palästina und überlebte. Der Ehe entsprangen zwei Kinder, Ruth Fuchs, geboren am 22.01.1931, und Karl Fuchs, geboren am 19.12.1925. Karl lebte in einem Kinderheim, aus welchem Grund auch immer, und konnte nach Palästina flüchten. Die näheren Umstände sind nicht bekannt. Helene Fuchs war völlig mittellos und ihr gelang die Auswanderung nach Palästina nicht. Am 31.08.1942 wurde sie und Ruth mit dem Transport 39, Dora Anton 225, nach Mali-Trostinec deportiert. Dort wurden sie am 4.09.1942 ermordet.